2b. Jetzt sind Sie dran. Hören Sie die Fragen und antworten Sie wie im Beispiel. Die Bilder helfen Ihnen. Was macht Thomas Samstag früh? Samstag früh geht er zum Laufen. Erstens. Was macht er Samstagmittag? Samstagmittag hat er Schwimmtraining. Zweitens. Was macht er Samstagnachmittag? Samstagnachmittag macht er Karate. Drittens. Was macht er Samstagabend? Samstagabend schaut er ein Fußballspiel im Fernsehen an. Viertens. Was macht er Sonntagvormittag? Sonntagvormittag geht er ins Fitnessstudio. Fünftens. Was macht er Sonntagnachmittag? Sonntagnachmittag geht er mit einem Freund zum Klettern. Sechstens. Was macht Hanna Sonntagabend? Sonntagabend geht sie zum Tanzen. Siebtens. Wann treffen sich Thomas und Hanna? Sie treffen sich am Samstagabend.